Zeit ist reif, komm lass die wilden Trauben ernten. Die Sensation befällt dir, als die Wälder laufen werden. Erneuerung ist aufbegehren, den Glauben schärfen und das Laufen aufbewerten, Faden über den Haufen werfen. Befolgung des Monsters, erster Kontakt mit dem Tier, ich navigiere mit dem goldenen Kompass. Ein Seelenreisen, das wir beschreiten, das sehr, sehr, sehr weiter, da alle Ebenen Meisterbar. Thank you. Thank you. Thank you.